Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio Freitagnacht-Ausgabe. Freie Telefon-Talkshow, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Hermann ist da. Ja, hallo Domian. 50 Jahre alt. Ich habe wann war das gewesen? Vor ein paar Tagen die Sendung, wo das Thema Gewalt von Frauen war, dann habe ich mich angesprochen gefühlt. Ja, also gewalttätige Frauen hieß das. Ja. Ja. Und das ist etwas, worüber ich auch eigentlich nie zu sprechen gewagt habe mit irgendjemand, aber ich habe 14 Jahre Ehe hinter mir, jetzt seit einem Jahr getrennt lebend, wo ich auch tatsächlich auch Opfer von Gewalt der Ehefrau geworden bin. Und Das heißt, du bist von deiner Ehefrau geschlagen worden? Ja, genau. Wie oft? Das kam immer mal wieder vor, meistens in so Situationen, wo sie eifersüchtig war oder wo sie meinte, eifersüchtig sein zu müssen. Mhm. Also das heißt, es war eigentlich nie ein Anlass dafür, aber sie hat also immer wieder, entweder war sie auf meine Arbeit eifersüchtig oder auf andere Frauen, wo sie meinte, ich hätte mal was mit denen, was ich gar nicht gehabt hatte. Wie hat sie dich denn geschlagen? ja, das war verschieden. Also die häufigste Situation war die im Ehebett. Das war eigentlich vielleicht noch mehr ein Grund als Eifersucht. Immer dann, wenn ich eingeschlafen bin. Und sie wollte aber noch lange mit mir reden, Diskussionen führen und so weiter. Und ich bin dann irgendwann aus Müdigkeit eingeschlafen. Mhm. Und in dem Moment schlug sie mir ins Gesicht oder so. Ne? Oder aufs Ohr oder so. Sehr heftig oder? Also manchmal sehr heftig. Manchmal auch nicht so heftig, aber manchmal sehr heftig. Also wenn du schlafen wolltest und sie wollte noch reden, hast du eine geschollert bekommen? Hast du dann? Ja, hast so dann ja, man lacht. Also hast du dann mit ihr geredet oder? Ja, also erstmal habe ich sowieso. Meistens war es so, dass ich erstmal eine Stunde lang mit ihr geredet habe und dann irgendwann wurde es mir zu viel. Und genau in dem Moment, wo es mir zu viel wurde. Ja, gut, aber die Frage ist, wie reagiert man darauf, wenn man gerade leicht eingeschlafen ist und kriegt dann eine geballert? Also manchmal war es natürlich so, dass ich dann am Anfang war ich erstmal total erschreckt darüber, aber dann beim dritten oder vierten Mal habe ich tatsächlich auch mal zurückgeschlagen. Ne? Und so. Natürlich jetzt nicht so heftig, aber einfach aus dem Affekt heraus manchmal auch, ne? Wenn ich schon wirklich am Schlafen war. Ne? Wie oft ist denn das vorgekommen, dass ihr, das bedeutet denn, ihr habt euch geschlagen? Sie hat dich geschlagen in gewissen Situationen? Ja, man kann es aber so nicht nennen, weil es war keine Schlägerei oder so, sondern also ich habe nur aus dem Reflex zurückgeschlagen, habe das aber sofort wieder zurückgenommen, hätte das also auch nicht von mir aus aktiv gemacht. Schaukelte sich denn das dann hoch? Du hast zurückgeschlagen? Hat sie dich dann auch wieder geschlagen oder war dann Ruhe? Das muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich das schon bald nicht mehr weiß. Also, ja, so lange bist du ja noch nicht getrennt von ihr jetzt. Also das war dann oft, nee, das war glaube ich doch so, dass sie dann auch nochmal zurückgeschlagen hat. Du hast 14 Jahre mit der Frau... war aufgehört, dann habe ich also nicht wieder... Ja, du hast 14 Jahre mit der Frau verheiratet. War das am Anfang auch schon so oder kam es erst später zu diesem Gewalt? Also am Anfang war es noch nicht so. Das erste Mal, wo das so richtig stark war, das war etwa anderthalb Jahre nach unserer Eheschließung bei einer Silvesterfeier. Immerhin, anderthalb Jahre schon. Fanden, wo wir dann nachts dort übernachteten, in deren Wohnzimmer. Und sie dann auch aus irgendeinem Grund auch auf mich sauer war. Und da zum ersten Mal so massiv mich geschlagen hat. Was heißt massiv? Wie und wohin hat sie dich geschlagen? Meistens auf den Kopf oder ins Gesicht oder so. Ne? Und du hast die ersten Jahre nicht zurückgeschlagen? Ja, genau. Da habe ich natürlich dann über Zeit so gelesen, Mensch, wir waren ja nur außerhalb, also 90 Kilometer vom Wohnort entfernt. Ne? Habe ich mich jetzt überlegt, Mensch, ich steige jetzt ins Auto und fahre zurück und erkläre die Ehe für beendet. Aber ja, warum hast du die Ehe nicht, wieso hast du die Ehe 14 Jahre durchgezogen, wenn es immer wieder solche Vorfälle gab? Das frage ich mich heute auch und heute ärgere ich mich vor allen Dingen darüber, dass ich sie nicht früher beendet habe. Nämlich auch deswegen, weil später unsere beiden Kinder, die später gekommen sind, auch noch mitgekriegt haben. Sie hatte auch noch zwei Kinder aus erster Ehe. Ja, also im Prinzip kann man sagen, auch aus Rücksicht auf diese beiden Kinder. Vielleicht, ja. Also man kann sagen, 13 Jahre lang hat da Gewalt stattgefunden. Ja, natürlich. Nach wie vielen Jahren hast du zum ersten Mal zurückgeschlagen? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also es könnten so nach, was weiß ich, nach 3, 4, 5 Jahren gewesen sein oder so. Aber das war auch relativ selten und wenn dann immer nur einmal so ungefähr. Mhm. Und dann habe ich aber klein beigegeben oder habe versucht, der Situation durch Flucht zu entgehen oder sonst irgendwas. War das bei dir auch so? Ich habe ja so einige Geschichten gehört jetzt während der Sendung, dass die Männer teilweise verletzt waren, dass Blut geflossen ist. Ja, das war bei mir auch, und zwar nachdem wir umgezogen sind in einen anderen Wohnort, dort in einer neuen Wohnung, in einem neuen Arbeitsplatz, ich dann auch hatte. Mhm. Sie hatte wohl gemeint, dass damit diese Probleme nicht mehr wären, weshalb sie immer meinte, eifersüchtig zu sein. Mhm. Aber sie war im Grunde vielleicht auch eifersüchtig auf meinen Beruf. Ich bin Musiker. Mhm. Und arbeite bei der Kirche, also dann war sie auf die Musik eifersüchtig und auf die Kirche. Mhm. Aber das änderte sich dann natürlich auch nicht. Das war im neuen Wohnort dann natürlich, merkte sie irgendwann, dass es genauso ist, dass sie da wieder drauf eifersüchtig sein muss. Und da war es dann tatsächlich so, dass sie mir einmal einen Finger gebrochen hat. Das ist für mich als Musiker natürlich sehr schlimm, weil ich Klavier und Orgel spiele und da musste der also im Krankenhaus operiert werden. Mhm. Und dann ist er nicht ganz richtig zusammen wieder operiert worden, sodass ich also das Martyrium ist beendet nach 14 Jahren. Gott sei Dank. Und wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man dann so lange bei einem solchen Partner bleibt. Aber darüber haben wir auch geredet jetzt die Tage. Ja, du hast die Konsequenz gezogen. Ja, und wirst also wahrscheinlich, hoffe ich. Ich kann nicht sagen, dass ich heute so dermaßen, also vielleicht eine Sache muss ich eben noch sagen, nachdem also mein erster Sohn Florian geboren wurde und der so 4 Jahre alt war, kriegte der das mit und versuchte jetzt mich zu schützen. Ne? Also er kriegte schon mit, dass ich das Opfer war und versuchte jetzt mich zu schützen und oder vielleicht auch einfach nur versuchte eben, dass überhaupt kein Streit steht und legte sich zwischen uns ins Ehebett in die Mitte rein. Und wie hat die Frau darauf reagiert? Und das Tolle war, dass sie dann also ohne Rücksicht auf Verluste trotzdem diesen Schlag auf mich ausgeführt hat, der nächste, der dann irgendwann kam. Ja, hat sie die Kinder dabei noch mitgetroffen hat, ne? Und hat sie die Kinder auch geschlagen? Also an sich normalerweise nicht, allerdings manchmal doch, das habe ich dann später auch erst mitgekriegt. Es hieß immer vorher, nein, das würde sie niemals machen und hinterher habe ich dann mitgekriegt, sie macht es aber doch in manchen Situationen. Wie alt sind die Kinder jetzt? Jetzt 13 und 8 Jahre alt. Schlägt sie die Kinder jetzt immer noch? Also, ich glaube nicht. Also, wollen wir das hoffen? Und gut, dass du von der Frau weg bist. Nee, es ist so, also der Kleinste, der hängt auch jetzt wahrscheinlich damit zusammen. Der ist, der Jonathan, der ist mit Sprachverzögerungen aufgewachsen, also so viel. Da sieht man, welche üblen Auswirkungen sowas haben kann. Bitte? Ich dachte, da sieht man, welche üblen Auswirkungen sowas haben kann. Danke für deinen Anruf, gut, dass du weg bist von der Frau. Ja. Schöne Grüße nach, wo immer du auch wohnst. Ja, okay. Alles Gute, okay. Tschüss. Tschüss. Ich habe ein bisschen Post hier, ihr Lieben. Und die erste Mail kommt von Sonja und Holger aus Reichenbach. Und die schreiben, Hi Domian, wollten dir mal ein großes Lob aussprechen. Deine Sendung und dein Team sind spitze. Aber eine Kleinigkeit haben wir zu bemängeln. Es ist ein rosa T-Shirt mit der Blume. Ja, das ist ein rosa T-Shirt mit der Blume. Es wirkt irgendwie zu weibisch an dir, schreiben Sonja und Holger. Naja, aber sie schreiben auch noch was Nettes hier, oder was Interessantes zumindest. Und eine Bitte folgt noch. Könntest du mal einen Schwulen oder eine Lesbe fragen, ob sie es als widerlich empfinden, wenn Heterosexuelle sich küssen oder miteinander schlafen, so wie es manch ein Hetero völlig abstoßend und als abnormal bezeichnet, wenn es zwei des gleichen Geschlechtes miteinander tun. Das ist eine sehr schöne und sehr gute Frage und ich werde demnächst die Gelegenheit nutzen und in der Tat einen Schwulen oder eine Lesbe danach fragen, ob sie sich ekelt, wenn sie irgendwo zwei heterosexuelle Menschen sieht, die sich küssen oder sowas. Das werde ich machen. Viele Grüße von Sonja und Holger. Danke für die Mail und danke auch für die kritische Anmerkung, was das T-Shirt anbelangt. Ich war so stolz, als ich das gefunden hatte, Mensch, weil es so, es sieht so nach Sommer aus und so frisch und so fröhlich und so, aber ihr meint, es sieht weibisch aus, naja. Na gut. Günther, 51 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Günther. Ja? Ja, du bist dran und ich bin auch hier. Grüße dich. Jawohl. Was ist dein Thema? Ich bin krebskrank. Ja. Und ich bin voriges Jahr bestrahlt worden. Was für einen Krebs hast du, Günther? Im Hals. Mhm. Und zwar also Kehlkopf? Nein. Du kennst den Buchstaben Y, wenn man den als Flugbuchstabe schreibt. Ja. Der sitzt also links und rechts neben dem neben der Luft- und Speiseröhre, mhm, und geht nach hinten bis zur Wirbelsäule. Mhm. Und deswegen war der schlecht zu operieren. Mhm. Also nach 5 Wochen Nachdenken hat die Hochschule in Hannover gesagt, eine Operation wäre eventuell doch möglich und sie würden es wagen. Mhm. Aber ich hätte unterschreiben müssen, dass ich wahrscheinlich zu 90-95% nach der Operation kopfabwärts gelähmt sein würde. Oh, das ist aber eine Entscheidung. Ja, und du hast dich dagegen entschieden. Ich habe mich dann dagegen entschieden, mhm, und habe mich dafür entschieden, mich bestrahlen zu lassen, mhm, weil gar nichts machen geht ja nicht. Also diese Frage, ob Operation ja oder nein, die ist noch ganz relativ frisch. Das war vor kurzem erst. Im vorigen Jahr war das. Im vorigen Jahr. Und wie lange war das? Im August. Also August. Entschuldigung, im August ist es festgestellt worden, dass das also positiv ist, die, mhm, Drogen, die man entnommen hat. Mhm. Und dann hat es also 5 Wochen gedauert in der Hochschule, bis man gesagt hat, wir würden es wagen, eine Operation zu machen. Mhm. Also das war im vorigen Jahr im August. Ja. Nun ist ja sehr viel Zeit ins Land gegangen, über ein Jahr. Ja. Hat man denn mit diesen Bestrahlungen schon Versuche gemacht oder fängst du jetzt erst mit den Bestrahlungen an? Nein, die Bestrahlung ist schon zu Ende. Die schon zu Ende? Ja, die habe ich dann also, nachdem ich mich entschieden habe mit meiner Frau zusammen, dass ich also mich nicht operieren lasse, weil ich keinen Sinn, Lebenssinn sehe, ab Kopf abwärts, mhm, gelähmt, mhm, zu sein, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, gesagt habe, dann lasse ich mich eben bestrahlen. Haben denn diese Bestrahlungen etwas genutzt? Ja, die haben genutzt. Der Krebs ist also kleiner geworden, mhm, ist aber leider nicht ganz weg. Hast du auch aktuell oder permanent Beschwerden im Halsbereich? Hast du Schmerzen? Ja, oder? Ja. Entschuldige bitte, wenn ich jetzt einen Schluck trinken muss, mhm, weil durch die Bestrahlung, ja, ist klar, sind die Speicheldrüsen zerstört worden. Mhm. Das heißt, ich habe... Die Speicheldrüsen? Die Speicheldrüsen. Ja. Ich habe, mhm, also keinen Speichel mehr im Mund. Mhm. Das heißt, du musst immer wieder zwischendurch trinken, wenn du... Ja, ja. Wenn du erzählst und generell wahrscheinlich auch. Ja, und auch beim Essen. Also, mhm, Essen ohne zu jedem Bissen essen, mhm, ein Schluck Wasser oder, mhm, Tee oder Saft oder was dazu nehmen, was, mhm, eben gerade passt. Ja, und du hast Schmerzen permanent auch. Ja, mir hat man das so erklärt, ein normaler Mensch schluckt am Tage 1.000 bis 2.000 Mal, mhm, unbewusst. Mhm. Du auch. Mhm. Bewusst schluckt man wahrscheinlich, so stelle ich mir das jetzt vor, inzwischen, wenn man mal ein zu großes Stück Fleisch vielleicht runterschluckt, mhm, oder einen zu großen Schluck Wein nimmt. Ich habe also gehört, dass du auch gerne mal einen Schluck Wein trinkst. Mhm. Wenn du mal einen zu großen Schluck nimmst, dann merkst du bewusst, du schluckst. Mhm. Und ansonsten schluckt man 1.000 bis 2.000 Mal am Tage. Ja. Und ich merke jedes Schlucken. Mhm. Mir wird jedes Schlucken bewusst und das. Also das Schlucken tut weh. Hast du sonst auch so einen konstanten Schmerz dort, wo der Krebs sich befindet? Ja, das tut eben weh, dass man ewig dieses Schlucken, mhm, merkt. Und das ist eben eine Anstrengung in meinem Falle. Es ist also kein normaler Vorgang, verstehe, der ganz normal, ja, abläuft, ja, sondern. Ist der. Der, ja, Krebs ist aber nicht, hat sich nicht weiter in andere Organe verbreitet, er ist nicht gestreut. Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Wir haben also vorher Untersuchungen gehabt, auch in, mhm, Hannover zum Teil. Das ganze Rücken, also ganze Knochengewebe, mhm, und alles ist nicht, mhm, befallen. Mhm. Die Lymphknoten sind Gott sei Dank nicht, mhm, befallen. Es ist also wirklich zum Glück nur im Hals gewesen. Ist das eigentlich eine ungewöhnliche Form des Krebses? Ungewöhnlich würde ich heute nicht mehr sagen. Er soll sehr aggressiv sein, wie, mhm, man mir gesagt hat. Ungewöhnlich sage ich deswegen nicht, weil ich gesehen habe in der Strahlenklinik in Hildesheim, wo ich war, es wird ja eine Maske angefertigt, eine Gesichtsmaske, mhm, wo die Bestrahlungspunkte angezeichnet werden, ja, damit man also nicht alles bestrahlt wie früher, ja, sondern möglichst gezielt darauf bestrahlt. Mhm. Und ich bin dann da das erste Mal reingekommen und habe also wahrgenommen, da lagen also mindestens 20 Masken. Ach so, die dann genau in dieser Form bestrahlt werden. Die also auch auf jeden Fall im Kopfbereich bestrahlt werden. Nun, Herr Günther, nun hat diese Bestrahlung einen gewissen Fortschritt erzielt. Ja. Gibt es jetzt noch weitere Hoffnung, dass du diese Bestrahlung vielleicht in einer gewissen Zeit nochmal wiederholen kannst? Nein. Das heißt, du musst dich jetzt, wie es jetzt ist, damit arrangieren. Und es besteht. Damit muss ich mich arrangieren. Ich habe also die höchstmögliche Dosis bekommen. Ja. Und zwar 17 mal Gamma-Bestrahlung. Das ist das Schlimmste, was es gibt an Strahlen. Und danach noch 18 Bestrahlungen, wo man gezielt mit weniger Wirkung von allen Seiten versucht hat, den Krebs noch gezielt zu strahlen, weil er ja auch so komisch sitzt. Ja, das heißt, du musst jetzt mit dem, was übrig geblieben ist an Tumorgewebe, musst du leben und musst hoffen, dass es sich nicht wieder vergrößert. Ja, dass er nicht wieder anfängt zu wachsen. Welche Nebenwirkungen hatten eigentlich diese Bestrahlungen? Also die schlimmste Nebenwirkung ist einmal dieses Schlucken, dieser trockene Mund, den man ständig hat. Und seit einem guten Vierteljahr habe ich Angst. Ich habe also bisher... Also direkt nach der Bestrahlung bin ich noch ganz alleine Auto gefahren. Also das ist so eine psychische Sache auch, dass du Angst zuständig. Lass mich mal eben noch mal zu dem Schlucken fragen. Besteht denn die Chance, dass sich der Speichel wieder bildet oder ist es für alle Zeiten? Mein Zahnarzt hat mir gesagt, der ist noch relativ jung und also frisch studiert, kann man sagen, wo ich hingehe. Der das weiß, was ich habe, der sagt, also es kann ein Teil des Speichels eventuell wiederkommen. Aber es ist nicht sicher. Er sagt, es gibt Fälle, wo nichts wiederkommt, es gibt Fälle, wo wenigstens etwas wiederkommt. Und das würde natürlich eine große Erleichterung. Also eine kleine Hoffnung besteht diesbezüglich auf jeden Fall. Ja. Du sagtest gerade Angstzustände. Ja. Das ist auch eine Folge der Bestrahlung, der starken Bestrahlung. Ja. Ich habe also, wie gesagt, am Anfang noch bin ich noch alleine Auto gefahren, sogar 30, 40, 50 Kilometer weg, bis nach Hildesheim sogar. Selbst das hat mir nichts ausgemacht, obwohl da nun die Strahlenklinik war, wo ich war. Und danach bin ich nicht mehr so viel Auto gefahren, habe aber noch jeden Tag meine Frau abgeholt oder bin ihr entgegengegangen von der Arbeit. Die muss ja noch arbeiten gehen. Und das geht jetzt alles nicht mehr so? Das geht nicht mehr. Die von heute auf morgen. Ich wollte raus aus dem Haus und wollte wieder meiner Frau entgegengehen. Und am Gartentürchen bin ich fast zusammengebrochen. Panisch rein, die Haus wird zugemacht und drin geblieben und nur gewartet, dass meine Frau nach Hause kommt. Günther, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie denkst du dir deine Zukunft? Und wie willst du weiter mit der Krankheit dich verhalten? Also ich, positiv, ich hoffe, im Glauben und in allem, dass ich die Krankheit vielleicht auch besiege. Was ich ganz blöde finde, ist, dass man in der Strahlenklinik, wenn das alles zu Ende ist, einen Nachtermin bekommt, nach 3-4 Wochen, da wird nochmal geguckt, wie weit die Haut sich noch verändert hat oder ob die sich schon wieder verbessert hat, weil die ja total verbrannt ist. Achso, das ist auch eine Nebenwirkung der Strahlung, dass die Haut sich verbrennt. Man darf sich ja in der ganzen Bestrahlungszeit in diesem Bereich nicht waschen. Ich habe jetzt einen Bart, den hatte ich nie. Meine Frau wollte nie, dass ich einen Bart habe. Den habe ich jetzt behalten. Du wolltest was sagen, was dir nicht so gefällt in der Strahlenklinik? Ja, also das Einzige, was gemacht wird, ist dieses Nachbetrachten der Haut. Und ansonsten gibt es keine Nachbehandlung. Man wird nicht mehr bestellt, wie geht es Ihnen jetzt, was fehlt Ihnen, können wir Ihnen helfen oder so. Naja. Gut, das kritisierst du jetzt an der Strahlenklinik, dass man sich da nicht weiter um die Patienten bekümmert. Was sagt denn dein dich behandelnder Arzt, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst? Ich gehe alle Vierteljahr mindestens einmal muss ich zu meinem Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen, der dann reinguckt, ob sich da was verändert. Inzwischen kann er den Krebs wohl sehen, wie er mir sagt. Ich weiß es ja nicht, ich kann ja nicht reingucken. Er sagt, es ist zum Glück noch so, dass ich also nicht befürchten muss, dass ich bald keine Luft mehr bekomme oder nicht mehr schlucken kann und keine Nahrung mehr aufnehmen kann. Aber man kann therapeutisch immer nichts machen, auch nicht irgendwas was Homöopathisches, sondern mit Naturmedizin, man kann nichts machen. Versuche ich auch. Ich habe inzwischen Gott sei Dank eine Onkologin gefunden, die mir angeboten hat, wenn es mir etwas besser wieder psychologisch geht, mir eventuell mit einer Mistelkur zu helfen, auf homöopathischem Wege. Und ich habe durch viele Sendungen, ähnlich wie deine, herausgefunden, dass es Psycho-Onkologen gibt. Aber leider ganz, ganz wenige in Deutschland, die einem psychologisch helfen könnten. Und hier, wo ich wohne, in der näheren Umgebung, gibt es eben leider keinen. So, jetzt hast du mehrfach gerade angedeutet, oder nicht nur angedeutet, sondern auch wirklich ausgesprochen, dass du psychisch auch sehr angeknackst bist durch die ganze Sache. Verständlicherweise wäre wohl jeder von uns. Ja. Deshalb möchte ich dir jetzt erstmal von meiner Seite aus wirklich alles Gute wünschen, dass der Tumor, dass der Krebs weiter schrumpft und dass es nicht weiter ausbricht. Wenn und dass du dich, dass du dich stabilisierst, und würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin jetzt anbieten. Das wäre sehr nett. Das ist die Petra, und du legst bitte auf und Petra ruft dich an. Ja, recht schön, danke. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jens ist da. Hallo Jens, 27 Jahre alt. Dein Thema, Jens. Ja, mein Thema ist, ich bin 27 und bin immer noch Jungfrau. Aber Jens, geh mal ein bisschen näher ans Telefon, damit ich dich noch besser verstehe. Ja, ich bin ja am Telefon. Du bist 27 Jahre und immer noch Jungfrau. Ja. Ja, wie kommt das? Ja. Das frage ich mich auch, wie das kommt, aber ich habe so eine gewisse Blockade gegenüber Frauen, und obwohl ich mehr die Tendenz habe auf Frauen, aber... Aber du bist ja noch gar nicht so ganz sicher, ob du heterosexuell bist oder bisexuell oder vielleicht schwul, weißt du nicht so ganz genau? Da bin ich mir ganz sicher, dass ich hetero bin. Doch, ganz sicher, weil du gerade so eine Andeutung gemacht hast. Ja, 27 Jahre, da gibt es ja schon viele Gelegenheiten, die du hattest, so mit Frauen zusammenzukommen oder Gelegenheiten auch, sich vielleicht zu vergucken, sich zu verlieben. Hast du dich schon mal verliebt, zumindest so platonisch? Verliebt bin ich schon gewesen, allerdings gab es da Probleme. Die erste Liebe war eigentlich in der Schule. Da hat sich dann... Da war ich dann auch zu schüchtern, um diese Liebe zuzugeben. Das hat sich dann irgendwann beim Klassentreffen herausgestellt. Liegt es denn an deiner Schüchternheit, dass du dich nicht traust, an die Frauen ranzutreten? Auf jeden Fall. Das heißt, wie lebst du denn? So, was machst du vom Beruf? Also ich bin momentan Schlosser, und ich bin eben in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Okay, Schlosser. Solider Beruf. Und das heißt, an den Wochenenden, was machst du so in deiner Freizeit? Ja, so in der Freizeit, Freizeit habe ich wenig, weil ich größtenteils am Arbeiten bin. Na gut, aber irgendwann hast du ja auch mal frei. Ja, also ich habe mir jetzt in Baden-Württemberg eine Existenz aufgebaut, neue Existenz, also in meiner Heimat. Mhm. Von der Heimat habe ich mir jetzt sozusagen abgesagt. Worauf ich hinaus will, Jens? Gehst du ab und zu mal in den Disco oder in eine Kneipe? Ja. Ja. Und da gibt es ja nur auch Frauen. Ja. Wie ist denn das, wenn du dann in der Disco bist und da ist ein nettes Mädel und ihr flirtet vielleicht sogar ein bisschen mit den Augen an, man guckt sie so ein bisschen an? Ja, da gibt's schon wieder diese gewisse Blockade. Also es wäre für dich vollkommen unmöglich, dann auf eine Frau zuzugehen und zu sagen, hier, lass uns mal was zusammen trinken oder irgendein Gespräch anzufangen. Wäre unmöglich. Das ist sozusagen unmöglich, ja. Und bisher ist dir auch noch nicht das Glück widerfahren, dass eine Frau dich angesprochen hat? Auch noch nicht? Das war auch schon, also ich habe auch schon Angebote bekommen dieserseits, aber vielleicht habe ich das nicht so richtig registriert. Ach so. Also du bist nicht drauf eingegangen, also ist auch nichts draus geworden. Das sind ältere Frauen teilweise gewesen. Ach so. Und du bist jetzt hier in der neuen Heimat sozusagen. Aber du willst eine junge Frau haben, verständlicherweise. Ne? Du willst eine haben in deinem Alter. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Also kann auch schon ein bisschen älter sein. Naja gut, aber er hat jetzt nicht einen Riesenunterschied. Ja, ein Riesenunterschied darf nicht sein, das ist logisch. Nun hat man ja als Mann, als junger Mann auch gewisse Bedürfnisse und einen gewissen Druck innerlich. Wie gehst du denn diesen Bedürfnissen, deinen sexuellen Sehnsüchten und Bedürfnissen nach? Ja, also, wie soll ich das sagen? In der meisten Zeit nur Handbetrieb. Also die Sexualität ist schon sehr präsent im Kopf, und da sind schon große Sehnsüchte da. Ja, also was ich mir vorstelle, ist eben eine liebe Frau und halt dann auch eine Familie zu gründen, sprich auch mit Kind, und aber wie gesagt, jetzt erklär mir doch mal, versuch mir mal zu erklären. Nur so ein, vielleicht, damit ich so eine Andeutung erahne, warum du so große Scheu hast, auf eine Frau zuzugehen, wenn sie dir gefällt. Du hast Angst, ich weiß, aber warum, woher kommt die Angst? Ja, das ist eben das Problem, dass ich noch Jungfrau bin und es sagt sich vielleicht eine Frau 27 Jahre und noch keine Erfahrung, das kann nicht sein. Achso, du meinst, je länger du jetzt wartest, desto schwieriger wird es, weil du dich auch schämst? Ja, genau, das ist das Problem. Schämst dann zu sagen, ich hatte noch nie eine Frau. Ja, genau. Also da würde ich dich wirklich, also ich glaube mit großer Überzeugung beruhigen wollen, Jens. Ich glaube, sagen zu können, dass bei den meisten Frauen dieses kein Hemmnis ist. Wirklich nicht. Und ich glaube, dass du, wenn du eine, also du musst ja nur auch wirklich da mal den ersten Schritt machen, den musst du ja noch erstmal machen, den hast du ja früher auch nicht gemacht, als du noch jünger warst. Ja. Dann müsstest du auch sehr schnell und offen damit umgehen, um dir auch den Angst so dir selbst die Angst zu nehmen, indem du ihr das gleich sagst. Ja. Aber das sind zwei Probleme, glaube ich. Problem Nummer eins ist, du musst erstmal eine Frau ansprechen. Ja, das ist das Problem Nummer eins, das siehst du schon richtig. So. Und hast die Sehnsucht nach einer Frau, nach einer Familie, nach einem normalen Leben. Ja. So, das fällt aber nicht vom Himmel, ne? Und die Frau schneit dir auch nicht in deine Wohnung rein. Also ich habe jetzt hier so auf Arbeit, die Frau ist in meiner Schicht. Mhm. Nur da gibt es wieder das andere Problem. Jetzt muss ich mir sicher sein, dass die Frau eben auch noch solo ist. Mhm. Und das solltest du auch, ja. Nicht, dass da gleich... Ja, und wie gesagt, wenn ich dir jetzt frage, aber es gibt da eben eine gewisse Frau auch, die mir schöne Augen macht. So wie ich jetzt das empfinde, möchte ich mal sagen. Also da ist eine Frau auf der Arbeit, die macht dir schöne Augen. Ja. Und empfinde ich das? Also ob das eben so ist, weiß ich nicht. Aber ist denn die Frau... Ist die denn solo, weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Achso, ich dachte, da wäre noch eine andere Frau, von der du wüsstest, dass die... Also es gibt nur eine Frau. Ja, das andere sind wieder ältere Frauen. Achso. Ja gut, dann ist das erste erstmal, du musst rauskriegen, ob die solo ist. Ja. Wenn, das ist ja nun, kann man ja mal irgendwie erfragen. Klatsch und Tratsch bei der Arbeit, weißt du, hat die einen Freund oder so, kannst du ja rauskriegen. Und die gefällt dir auch. Ja. Ja. So, und dann, wenn du das rausbekommen hast, das ist also so ein bisschen grünes Licht für dein Baggern, und dann geh an die Frau ran, Jens. Du bist wirklich auch ein bisschen zu zurückhaltend und zu langsam. Ja, genau, das ist ja das Problem. So, und das ist die erste Problemlösung ist immer, dass man das Problem erkannt hat, um was es geht. Und dann musst du halt auch ein bisschen Gas geben, Mensch. Ja. Du hast ja einen Traum, du wirst eine Familie haben. Und was hast du denn zu verlieren? Wenn du einen Korb von der Frau bekommst, na egal, dann gehst du zur nächsten. Gehst du zur zweiten. Wenn die erste Nein gesagt hat, gehst du zur zweiten. Und vielleicht ist auch das Problem, vielleicht dieses Angstgefühl, irgendwie, jetzt sagen wir mal, zu versagen. Ja, aber oder das kannst du... einen Korb zu bekommen. Ja, aber damit musst du dich halt abfinden, dass man auch... Was meinst du, wie viele Körbe ich in meinem Leben schon bekommen habe? Das ist halt so. Wenn man nur Angst davor hat, kommst du zu gar nichts. Dann telefonierst du irgendwann mit mir, dann bist du 57 oder noch älter und dann hast du immer noch keine Frau. Dann kann ich dir überhaupt nicht mehr helfen. Jetzt kann ich dir sagen, ran an die Frauen. Und wenn du einen Korb kriegst, egal. Und wenn du mit einer Frau ins Gespräch gekommen bist, dann erzähl ihr relativ schnell, dass du noch keine Freundin hattest. Das findet die vielleicht sogar ganz süß und ganz anziehend. Also ich glaube nicht, dass die dich deshalb nicht will, glaube ich nicht. So. Also ich musste sagen, ich habe mich lange nicht getraut, über dieses Thema zu sprechen. Okay, ich habe vor 5 Jahren schon mal angerufen, aber da habe ich heute dann gesagt, dass ich auf Handy nicht... Vor 5 Jahren, da siehst du. Es geht alles ein bisschen langsam bei dir, ne? Aber es geht... Ich bin halt sozusagen ein Spätzünder. So, aber es geht jetzt voran und das ist ja löblich. Du hast jetzt wieder angerufen, das war der erste, der zweite große Schritt, glaube ich. Ja. Und jetzt musst du auch was tun. Der nächste Schritt ist jetzt, an eine Frau ranzugehen, okay? Ja, und ich wünsche alles Gute und krieg mal raus, ob diese eine Frau, die dir schöne Augen macht, ob die alleine ist. Ja, und wenn das so ist, dann rufe ich nochmal an. Ich bin super gespannt. Kann ich eventuell nochmal mit so einem Psychologen von euch? Ja, gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, okay. Okay, alles Gute, Jens. Ja, tschüss. Danke, tschüss. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Post etwas sehr Kritisches und etwas sehr Erfreuliches. Ich möchte euch beides vorlesen. Ich fange einfach an mit der kritischen Post. Lieber Herr Jürgen Domian, mein Name ist Maximilian G. Ich bin 21 Jahre alt, aus NRW und aus Gründen von Schlaflosigkeit zwangsweise ein Zuschauer Ihrer äußerst peinlichen Sendung. Ich möchte mich hier über die durchgehende Geschmacklosigkeit Ihrer Sendung äußern, die sich von homosexuellen Anrufern über Menschen, die Sex mit Gegenständen haben, Prostituierte und andere Fetische hinzieht, beschweren. Nicht nur die Themen, sondern auch ihre persönliche Handhabung mit der Thematik widern mich an und sind einfach nur ekelhaft. Ich rege mich einfach jedes Mal auf, wenn Sie und Ihre die Proletengesellschaft fördernde Sendung, wenn ich diese Sendung anschaue. Da es um diese Uhrzeit nur noch Schlechteres im Fernsehen gibt, greife ich auf Sie zurück. Hochachtungsvoll, Maximilian G. So, und jetzt das Positive von Herrn Dr. Michael K. aus Berlin, seines Zeichens Staatsanwalt. Und der Herr Dr. Michael K. schreibt: Lieber Herr Domian, es ist nicht meine Art, Zuschauerpost zu verfassen. Im Fall Ihrer Sendung allerdings möchte ich es tun. Ihre Show, obwohl aus Köln kommend, scheint auch hier in Berlin sehr bekannt zu sein. Im Kollegenkreis, im Gericht, während einer Pause haben wir neulich ausführlich über Sie diskutiert. Und tatsächlich, obwohl sehr kritische und konservative Kollegen dabei waren, gab es über Sie nur gute und respektvolle Urteile. Schön, dass es eine solche Sendung gibt. Und für mich ist besonders wichtig, dass sich Ihre Gesprächspartner freiwillig bei Ihnen melden. Also weiter so und alles Gute. Vielen Dank für das Lob aus Berlin. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, 1.31 Uhr und 43 Sekunden. Nur 32 und 22 Sekunden. Jetzt Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Und an dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf unsere Themennächte. Nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Lebensmittel. Ja, Lebensmittel. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich habe ein Tabu gebrochen. Dienstag beim Thema Lebensmittel reden wir über alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Lasst euch mal überraschen und ich bin ganz gespannt darauf. Bernd, 40 Jahre, guten Morgen. Hallo Bernd. Ja, hallo Domian. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, meine Frau ist an Krebs erkrankt vor anderthalb Jahren. Mhm. Und es gibt Gebärmutterkrebs. Ja, sie ist daraufhin mit Chemotherapie behandelt worden. Mhm. Dann sollte sie operiert werden, die Gebärmutter sollte entfernt werden. Dann, Gebärmutter, ja. Ne? Ja. Ja. Und ja, bei der Operation haben die Ärzte dann festgestellt, dass dort Auswachsungen des Tumors Richtung Beckenwand gegangen sind. Mhm. Und konnten daraufhin eben halt die Gebärmutter nicht entfernen. Ja. Also haben sie dann unverrichtete Dinge wieder zugenäht. Ja, dann dauerte das eine gewisse Zeit, weil das sehr schmerzhaft ist, so ein Bauchschnitt eben halt vom Bauchnabel bis ja runter zum Schambein so ungefähr. Mhm. Ja, dann haben die Ärzte mit einer Strahlentherapie angefangen, kombiniert mit Chemotherapie. Das hat sie natürlich sehr mitgenommen, also ja. Ne, körperlich und auch seelisch natürlich. Wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist 37. 37, ja. Und naja, sie ist wirklich also bewundernswert, wie sie das durchsteht. Mhm. Nur mittlerweile ist es eben halt so schlimm gekommen, dass eben durch die Strahlentherapie eben ja ihr Magen-Darm-Trakt so angegriffen ist, das ist zum Darmverschluss gekommen. Mhm. Sie hat jetzt einen künstlichen Darmausgang gelegt bekommen, auch noch wieder, also die Narbe wird nochmal aufgemacht worden. Und ja, jetzt ist sie... Besteht denn die Chance, dass der, dass das wieder rückgängig gemacht werden kann? Das ist noch fraglich. Es ist eben halt abhängig von ihrem Gesundheitszustand, also von ihr, ja, von ihrem Allgemeinzustand, weil sie ist 1,72 Meter groß und wiegt nur noch 35 Kilo. Oje. Ja. Hat denn die Strahlentherapie und die Chemotherapie wenigstens bewirkt, dass das Krebsgewebe geschrumpft ist und sich zurückgebildet hat? Also die Tumore in der Gebärmutter sind vollständig zerstört. Mhm. Also da ist nichts mehr von nach. Also das ist zumindest der derzeitige Befund. Also das soll wohl alles sehr gut angeschlagen haben. Mhm. Und diese Auswachsung Richtung Beckenwand, da hat sich so, ja, wie nannten das, Plattenkarzinom. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, sagt mir nichts. Also so, ja, sitzt wohl am Beckenknochen. Das ist noch da. Das ist noch da, aber es ist eben halt vernarbt. Mhm. Das haben die Ärzte halt gesehen bei der Operation, als sie den Darmausgang gelegt haben. Wie groß ist denn die Gefahr jetzt, dass es vielleicht irgendwie nochmal ausbricht oder dass dieses vernarbte Gewebe vielleicht auch nochmal irgendwie aufgeht? Ja, das kann uns kein Mensch sagen, weil die sagen, zu 90% ist es wahrscheinlich tot. Mhm. Nur es besteht immer ein Restrisiko. Die können eine Gewebeprobe nehmen an einer Stelle und ja, es kann aber an einer anderen Stelle genauso gut halt noch aktives Krebsgewebe sein. Das ist eben halt nicht sicher. Mhm. Aber deiner Frau geht es im Moment aufgrund der ganzen Nebenwirkungen oder Nachwirkungen sehr schlecht. Ja, sie kann also keine Nahrung bei sich behalten. Das Einzige, was sie momentan an Nahrung zu sich nimmt, das sind so hochkalorische Getränke. Mhm. Ist sie zu Hause oder in der Klinik? Nee, sie ist sie war jetzt 4 Monate lang quasi im Krankenhaus aufgrund dieser Geschichte, dass sie eben mal diesen Darmausgang bekommen hat und hat natürlich auch Schmerzen, wird mit Morphium behandelt und... Und ist jetzt zu Hause? Nein, sie ist jetzt in einer Reha-Klinik in der Nähe von Damp, Schloss Schönhagen, ich weiß nicht, ob das was sagt. Nein. Habt ihr Kinder? Nein, haben wir nicht. Nun denke ich mir, dass so eine schwere Krankheit und solche schwierigen Folgeerscheinungen sicherlich auch eine Beziehung, eine Ehe sehr belasten. Ist das in eurem Fall so? Also ich sag mal, es schweißt uns eigentlich noch mehr zusammen. Also gut, es kommen natürlich auch Gespräche auf, dass sie sich von mir scheiden lassen wollte, so dass sie sagt, Mensch, ich will dein Leben nicht mit kaputt machen und... Ach, das hat sie so ausgesprochen sogar? Ja. War das für dich irgendwann mal überhaupt ein Thema? Oder? Nee, das war nie ein Thema für mich. Also du bist nicht auf irgendeine Distanz gegangen, sondern im Gegenteil, noch näher an sie ran. Und das war für dich selbstverständlich, dass du in dieser schweren Zeit jetzt auch zu ihr stehst. Ja. Mhm. Nee, also wie gesagt, wir waren beide schon mal verheiratet und es ist eben halt für uns die zweite Ehe und wir sind jetzt gerade 3 Jahre verheiratet. Mhm. Und naja, die Hälfte unserer Ehe ist eben halt jetzt durch diese Krankheit geprägt. Ne? Nun seid ihr ja auch noch relativ junge Leute, sie 37, du 40 Jahre alt. Habt ihr überhaupt vorher mal über sowas gesprochen, dass einen eben als relativ junger Mensch so etwas auch ereilen kann und wie man dann damit umgeht? Ja, wir haben mal so das zwangsläufig dieses Thema auch auf dem Tisch gehabt, weil ihre Schwester, die ist ein Jahr vor ihr an Brustkrebs erkrankt. Ach so. Ist aber Gott sei Dank total glimpflich abgegangen. Es ist so früh erkannt worden. Also das war eine kleine Operation mit einer leichten Chemotherapie hinterher und dann das war so, naja, nach 3 Monaten war sie damit durch. Ne? Hast du denn die Sorge, dass deine Frau das psychisch vielleicht im Moment schwer ertragen kann oder vielleicht sogar, dass das noch komplizierter wird als die somatischen Beschwerden? Ja, also momentan ist für sie, also es ist die Hölle, also was sie durchmacht. Also das ist wirklich, sie ist wirklich am Rande ihrer Kräfte. Ich stelle mir das so schwierig vor, wenn man dann als Partner, als gesunder Partner, den geliebten Menschen so leiden sieht. Und man kann eigentlich ja gar nichts machen. Man möchte ihm vielleicht sogar helfen, man möchte ihm die Schmerzen sogar wegnehmen und dass man die Schmerzen selbst hat. Aber es geht ja alles nicht. Nee, das geht nicht. Also ich leide eben halt, wie gesagt, seitdem an Schlaflosigkeit, was für mich natürlich ein großes Problem ist. Ich wohne in Flensburg und arbeite in Hamburg, fahre so ungefähr jeden Tag zwischen. Mhm. Weil, naja, ein Umzug nach Hamburg ist momentan nicht dran zu denken und, ja, wie gesagt, das ist... Wo holst du dir deine Kraft dafür her? Für alles? Ich mach Musik. Du machst Musik, ach so. Ja. Was für eine Musik machst du? Also, ich spiele in der Band, spiele Bass. Mhm. Das ist natürlich wirklich eine Quelle, wo man so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen auftanken kann, ne? Ja, wenn man sich ablenken mal kann. Abschaltet, ja. Ganz genau, ja. Ja, das braucht man, ja. Wie lange ist jetzt deine Frau wahrscheinlich noch in der Reha-Klinik? Also sie soll am 20. Dezember dort entlassen werden, weil, naja, das ist ja eben, wird ja über die Rentenversicherungskasse da gezahlt. Und mehr als 4 Wochen, glaube ich, genehmigen die auch nicht. Mhm. Das heißt, ihr seid Weihnachten dann zusammen und du hast die Weihnachten zu Hause? Das ist fraglich, ob sie in der Lage ist, zu Hause zu sein. Ne? Das ist eigentlich mein größtes Anliegen. Ich versuche, irgendeinen Menschen zu finden, der in der Lage ist oder der Erfahrung hat auf dem Gebiet, was diese Strahlenschäden eben halt irgendwie zu behandeln. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich auf diesem Wege irgendjemanden finden, der vielleicht jetzt die Sendung schaut. Ja, sag's noch konkreter. Also du suchst Leute, die Wissen darüber haben, Erfahrungen haben, welche Wirkung Strahlen haben, welche Nachfolgeschäden entstehen und wie man damit umgeht. Oder sag du es. Ja, also wie man konkret diese Strahlenschäden, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu behandeln. Das war also der Gesprächspartner, der zweite davor. Genau, der Günther, der hat das auch erzählt, ja. Und ich wundere mich, dass die Ärzte das nicht sagen können, euch nicht sagen können. Also ich habe hier schon mit allen möglichen Ärzten gesprochen und die sagen, es ist alles eine Frage der Zeit und das kann ich irgendwie, ich sag mal, nicht akzeptieren, weil ich meine, wir schicken irgendwelche verrückten Sonden zum Mars oder sonst wohin und fliegen zum Mond und laufen auf dem Mond spazieren und irgendwie so eine scheiß Krankheit kann man irgendwie... Also, sind wir dir gerne behilflich. Unsere Faxnummer ist 0800 5678 110. Wenn jemand unter unseren Zuschauern und Zuhörern ist, der darüber Bescheid weiß aus dem medizinischen Bereich, wie man mit den Schäden von Bestrahlung umgeht und wie man sich da verhält und wie man dem entgegenwirken kann, bitte faxt uns und wir reichen es dann an den Bernd weiter. Okay, Bernd? Ja. Und ich wünsche deiner Frau von Herzen alles Gute. Bestell ihr ganz, ganz gute und liebe Grüße von mir. Ja, ich danke dir, Domian. Und vielleicht könnt ihr ja doch ein einigermaßen schönes Weihnachtsfest miteinander verbringen. Ja, das ist die größte Hoffnung für uns. Ja, das wäre sicher auch für sie aufbauen, ne? Und psychisch stabilisieren, wenn es klappen könnte. Ja, also von der Psyche her ist sie eigentlich noch, also erstaunlicherweise sehr stabil. Das wundert mich immer wieder, wie sie das auf die Reihe kriegt, aber... Bestell die liebsten Grüße von mir. Ja, werde ich ausrichten. Auf Wiedersehen. Ich sehe Sie morgen früh. Okay, mach das. Guten Nacht. Tschüss, Bernd. Ja, tschüss. Matthias, 29 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Matthias. Hallo. Du hast mich angerufen. Jo. Zu später Stunde. Um was geht's? Also ich habe einen Arbeitskollegen seit einem Jahr, mit dem ich mich jetzt auch gut angefreundet habe. Und ungefähr vor 4 Monaten ist passiert, ich habe mich verliebt. In den Arbeitskollegen? Bist du schwul? Nee, an sich nicht. Also eigentlich nicht, ja. Das erste Mal so. Aha. Also ich meine, es gab immer schon mal Männer, wo ich gesagt habe, die gut aussehen, aber nicht so, dass ich jetzt da verliebt war oder so. Auch nicht drüber nachgedacht habe, ob ich jetzt schwul bin oder so. Also auch keine Erfahrungen mit Männern bisher gesammelt? Nö. Gar nichts? Du hattest Frauenbeziehungen, ganz normale Sachen oder wie? Ja. Also, warst du auch mit Frauen längere Zeit zusammen? Hast du längere Beziehungen gehabt? Also schon länger und also bis zu 2 Jahren und so. Und aber jetzt nicht so, dass ich jetzt da, also mit Männern noch nichts... Ja, bist aber im Moment oder seit einiger Zeit Single. Ja. Ja. Und da ist auch nicht viel mit Frauen gelaufen. Also die letzte Zeit nicht mehr so, die letzten 1,5 Jahre bin ich Single. Ja. Ungefähr und... Ja. So, und dann kam der Arbeitskollege ins Spiel. Ja. Vor einem Jahr. Und wie gesagt, wir haben dann auch zusammen gearbeitet und so. Und machen auch privat ein bisschen was zusammen und... Was arbeitet ihr? Was ist das für eine Firma? Das ist eine Chemiefirma, wir machen so Arzneimittel und so. Ja. Und da machen wir halt... Wie gesagt, viel zusammen und so und gehen dann auch einmal so die Woche weg oder zweimal und... Ja, und dann hat es angefangen bei dir zu schnackeln. Ja. Hat dich das nicht ein bisschen irritiert, als du zum ersten Mal das Gefühl spürtest, das ist ein bisschen mehr als nur Freundschaft, was ich da empfinde? Ja, also am Anfang habe ich auch das so, halt gedacht, naja, Freundschaft und so und... Aber es hat mich dann schon ein bisschen irritiert so die erste Zeit. Weiß er, was mit dir los ist im Moment, was in dir vorgeht? Also, dass ich jetzt auf ihn stehe, nicht, aber ich habe schon mal sowas angedeutet, dass da wohl sowas ist und... Und wie hat er darauf reagiert? Also, dass du generell vielleicht bisexuell bist oder auch auf Männer stehst, das hast du ihm gesagt? Und ja, das war, er hat sich ganz gut aufgenommen und so, also... Was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, das war schon länger her, so 2 Monate oder so, und da hat er... Aber er hat nicht ganz mal drauf reagiert und so und... Nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ekelhaft sowas, das hat er nicht gesagt. Nee, also... Hat er denn eine Freundin im Moment? Ja. Ach, er hat eine Freundin. Wie kompliziert. Ja. Sind die glücklich miteinander? Ja. Oh, Matthias, das sieht aber schlecht aus. Und von Tag zu Tag, von Woche zu Woche bist du mehr verknallt in ihn? Kann das sein? Schätze ich das richtig ein? Also jetzt nicht mehr, also das ist ungefähr der gleiche Stand. Mhm. Aber wie gesagt, dass man uns jetzt nochmal, dass ich jetzt mal sagen könnte, wir treffen uns jetzt mal nicht oder so. Wir sehen uns ja jeden Tag. Mhm. Also du bist richtig groß verliebt. Volle Kanne. Mhm. Wirst du am liebsten mit dem zusammen sein, möchtest mit dem ins Bett gehen, alles was halt dazugehört. Mhm, ja, mal ausprobieren oder so und auch zusammen sein und... Ja, aber das Problem ist ja nur wirklich, dass er eine Beziehung ist und die Beziehung läuft gut. Ja. Das ist das ganz große Problem. Sonst würde ich ja sagen, komm, riskier's, bagger ihn an, sprich ihn an und versuch das Eis zu brechen. Aber so ist das ja, er ist in einer Beziehung. Ja, wäre sowieso das Problem, auch wenn er Single wäre, weil, wie gesagt, dadurch, dass wir dann auch nicht irgendwie mal Abstand gewinnen könnten oder so. Dadurch, dass wir ja... Mhm. Gut, ja, ja, klar, aber dennoch, wenn du jetzt Single wärst, würde ich dir ganz klar raten und sagen, sag es ihm, offenbare dich ihm. Vielleicht hat er ja diesbezüglich auch eine kleine Ambition oder eine kleine Ader und vielleicht könnt ihr was Tolles miteinander erleben. Aber so bist du ja eigentlich jetzt verdammt, still zu schweigen. Ne? Ja. Also, das ist auch die Frage, wie er dann darauf überhaupt reagiert, ob er da überhaupt... Genau, das ist die grundsätzliche Frage. Es ist für dich, ist es jetzt grundsätzlich wiederum auch eine Frage, die mir so durch den Kopf schießt, erträgst du das denn überhaupt, nur in Anführungszeichen, jetzt so eng mit ihm befreundet zu sein, ihn so oft zu sehen, privat was zu machen? Du hast doch immer andere Sehnsüchte und Gedanken im Kopf. Ja, das war halt schon komisch. Wir hatten halt Weihnachtsfeier gehabt und so und da waren wir dann auch nochmal kurz bei mir. Mhm. Dann ist er auch nochmal weg und... Da habe ich auch gesagt, naja. Mhm. Passiert. Ich habe eine Schlafmöglichkeit hier, anstatt jetzt mit dem Taxi heimzufahren. Bitte? Ich sage, an sich habe ich ja auch gesagt, naja, an sich hätte er die Schlafmöglichkeit hier, anstatt mit dem Taxi heimzufahren. Mhm. Passiert dir schon mal so, passieren dir so Kleinigkeiten, dass du ihn mal eine Sekunde zu lange anfasst oder umarmst oder irgend sowas? Dass ja, also, ich schon, also, wenn wir so nebeneinander sitzen oder so, dass ich dann schon mal ein bisschen näher dran rücke oder so. Meinst du, er registriert das? Glaube ich nicht. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob er darauf reagiert oder... Mhm. Ach, Matthias, ich glaube da, das ist alles, das hört sich alles sehr schlecht an. Ja. Das hört sich sehr schlecht an. Ich glaube, klug wäre es, wenn du da einfach ein bisschen auf Distanz gehen würdest. Um dir das leichter zu machen. Mhm. Der Junge ist in einer festen, glücklichen Beziehung. Ja. So. Und, da ist ja vorhersehbar, dass du da überhaupt gar keine Schnitte hast. Wenn du überhaupt eine Schnitte hättest, ne? Das ist ja die Frage. Ja. Aber ist es so schwer, wenn man jemanden lieb hat oder wenn jemand verliebt ist, sich das aus dem Kopf zu schlagen? Ne? Vor allen Dingen, wenn man den auch arbeitsmäßig jeden Tag dann sieht. Horror ist das. Ja, ich habe ja auch schon, das wäre auch schon mein Gedanke, mal ein bisschen Distanz, aber wie gesagt, wenn man sich dann jeden Tag so sehen muss, ob man will oder nicht, ist es. Aber du kannst ja zumindest diese privaten Sachen ein bisschen runterfahren. Das kannst du auch machen. Also das würde ich jetzt erstmal als allerersten kleinen Schritt so angehen an deiner Stelle. Weniger private Sachen machen. Ja. Und sofern es irgendwie geht, auch gegenzusteuern. Man kann nicht gut immer gegen das Herz, gegen das eigene Herz steuern, aber ein bisschen kann man das schon. Mehr könnte ich dir so als Rat auch nicht geben. Mhm. Verzwickte Lage. Ja. Und guck doch mal ein bisschen rum, ob sich noch andere nette Männer gibt in deiner Umgebung. Naja, wenn man den einen im Visier hat, ist es natürlich schwierig, ne? Ja, jetzt ist auch sowieso die Frage, ob das jetzt einfach nur deine Sympathie ist oder ob das jetzt generell ist, dass ich generell auf Männer stehe. Ja, offensichtlich stehst du ein bisschen schon auf Männer, sonst wärst du jetzt nicht so verknallt in denen. Ja. Das kannst du schon so akzeptieren für dich, glaube ich. Mhm. Geh ein bisschen auf Distanz, vielleicht hilft es dir. Geh erstmal ein bisschen runter. Ja. Schwierig. Alles Gute. Mhm. Tschüss, Matthias. Okay, tschüss. Stefanie, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Stefanie. Dein Guten Team. Morgen. Hallo. Ja, also ich glaube, dass der Vater meines Mannes nicht der leibliche Vater meines Mannes ist. Das vermute ich. Ich bin mir nicht sicher. Es hat angefangen. Bist du noch da? Ja. Ja, ich sitze nur im Auto, ich sehe dich nicht. Ach so. Es hat angefangen, als ich meinen Mann kennenlernte. Ja. Da hat er mir Fotos der Familie gezeigt. Mhm. Und da war ein Foto eines Mannes und ich habe drauf gezeigt und direkt gesagt, das ist dein Vater. Das sieht man sofort. Und er war ein bisschen stutzig und sagte, nein, das ist mein Onkel. Und da habe ich erst gedacht, naja gut, das geht ja noch. Einem Onkel kann man ja auch ähnlich sehen. Kann man, ja. Später hat sich aber herausgestellt, dass es nur der Patenonkel ist und überhaupt nicht verwandt mit der Familie. Das sind Der Patenonkel kann ja auch sehr verwandt sein mit der Familie. Die sind überhaupt nicht verwandt. Die sind seit 40, vielleicht sogar 50 Jahren befreundet. Seine Eltern und noch verheiratetes Pärchen sind überhaupt nicht verwandt. Und dann habe ich im September 2000 meine Tochter gekriegt und habe die auf einer Familienfeier in einem Büro von diesem Mann gestellt. Also von diesem Mann, den ich für den Vater meines Mannes halte, für den Patenonkel. Und da hingen alte Jugendfotos, so vom Fußball und solche Sachen. Und ich habe in mein Bild geguckt und ich habe in die Augen meines Mannes geguckt. Es war original. Also man hätte das Bild austauschen können, in das Fotoalbum meines Mannes tun, es wäre dasselbe gewesen. Also du witterst da jetzt an irgendwas? Ja, dazu kommt halt noch, dass meine Schwiegermutter eine schwere Zeit hatte. Sie hat eine sechs Jahre alte Tochter verloren bei einem Autounfall. Knapp zwei Monate später, also noch mitten in der Trauerphase drin, ist sie schwanger geworden. Mhm. Und das ist einfach für mich auch so ein Anhaltspunkt, dass sie vielleicht sich woanders getröstet hat und so nicht bei ihrem Mann. Jetzt kann so eine Vermutung bei dir ja aufkommen. Warum stocherst du da jetzt rum? Ja, also mit meinem Mann habe ich noch überhaupt nicht drum gesprochen. Ich denke, ich habe viel. Ja, du hast es doch einmal ihm gesagt. Guck mal, der sieht aus wie dein Vater. Ja, das war nur einmal. Ganz am Anfang und damals dachte ich, es wäre der richtige Onkel. Also der Hintergrund meiner Bemerkung ist, oder meine Frage ist, welche Wichtigkeit hat das für dich zu wissen, wer der Vater deines Mannes ist? Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, ich würde wissen wollen, wer mein leiblicher Vater ist. Absolut. Dazu kommt noch, dass ich jetzt halt eine Tochter habe und denke, vielleicht hat sie einen Opa, der im blutverwandten Sinne nicht wirklich ihr Opa ist. Und ab und zu, diese Familien sind halt noch sehr befreundet, wir auch mit ihnen. Sehe ich auch meine Schwiegermutter mit diesem Mann. Wie ist denn das Verhalten? Über dem Kind lehnen und denke, das sind Oma und Opa und meine Tochter weiß es gar nicht. Wie ist denn das Verhältnis von deinem Mann zu seinem Vater, von dem er glaubt, dass er sein Vater ist? Also, das ist eine Familie, die nie sehr liebevoll war. Also, meine Familie war immer sehr liebevoll, die ist es nicht. Sie haben ein gutes Verhältnis. Sie haben ein gutes. Keinen Stress. Mhm. Und das ist bis heute so. Ja. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass er seinen Vater liebt. Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich jetzt überhaupt ihn drauf ansprechen soll. Ich verstehe das, was du meinst. Ich finde ganz eindeutig nein, Stefanie. Ganz eindeutig. Was willst du da? Unruhe stiften in der Familie, vielleicht sogar Unfrieden stiften, vielleicht Dinge aufbrechen, die zu einer familiären Katastrophe führen können. Mm, genau. Es ist alles irgendwie gut, es läuft alles gut und es läuft bis heute gut, dann lassen wir das auch so. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass du sagst, meine Tochter hat ja vielleicht auch ein Recht darauf zu wissen, wer ihr wirklicher Opa ist. Ja, hat sie vielleicht. Aber das Recht hat mein Mann ja vielleicht auch. Dein Mann noch eher, aber dann soll er das selbst, müsste das initiativ von ihm ausgehen. Ich sehe eigentlich so richtig nicht den Sinn drin, da jetzt so eine Erschütterung in die Familie zu bringen. Hm. Nur um eigentlich irgendwas aufzudecken. Und wenn deine Tochter denkt, dass das der Opa ist und der ist es gar nicht, aber der Opa ist auch nett zu ihr, ist es doch auch egal. Hm. Ja, du hast wahrscheinlich. Ne? Die Sorge ist halt, da sind so viele Menschen da beteiligt, auch ältere Leute. Das ist ja unermesslich, was da vielleicht aufbrechen könnte, wenn deine Vermutung stimmt. Mal voraussetzt, das stimmt die auch gar nicht. Hm. Kann ja auch sein, dass die Vermutung nicht stimmt. Ja, natürlich. Und dann stehst du auch ziemlich blöd da, wenn du da sowas in die Welt setzt und das dann ist überhaupt nicht wahr. Dann habe ich die Familie kaputt gemacht. Absolut, und hast die Familie auch gegen dich. Ne? Hm. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt im Moment zu den Schwiegereltern? Ich verstehe mich mit dem Vater meines Mannes sehr gut. Ich liebe diesen Mann. Ich verstehe mich auch sehr gut mit der Familie. Also die sind wirklich so eng, die wohnen im selben Haus. Ja. Die machen alles zusammen, fahren zusammen in Urlaub. Stefanie, mit denen verstehe ich mich auch gut. Vergiss es. Schwamm drüber. Ja, wenn du so eine Vermutung hast, behalt's für dich. Und vielleicht stimmt's ja auch nicht. Es gibt ja auch Zufälle vielerlei Art. Und ja, natürlich. Ich würde es nicht machen, auf keinen Fall. Ganz klare Äußerung. Danke dir. Alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Holger, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, morgen. Ja. Ja, mein Thema, ich habe seit etwas über einem Jahr eine Chatpartnerin in Amerika. Mhm. Und ja, also mal so ganz grob zusammengefasst, wir haben uns wohl ineinander verliebt und ich glaube, wir müssen immer noch, die Zeit ist noch nicht so fortgeschritten, wir müssen uns immer noch ein bisschen erklären mit diesem Chatpartner. Ja, okay, also wir chatten regelmäßig miteinander und regelmäßig heißt also jeden Tag. Ja, ne, wir müssen auch chatten erklären. Du sitzt in deinem Computer, in deinem Rechner zu Hause. Ich sitze in meinem Computer und ich habe meinen Computer an und bin im Internet. Tippst nette Sachen da rein und die Frau sitzt in Amerika und tippt auch nette Sachen rein und ihr schreibt euch immer nette Sachen hin und her. Ja. Ne? So. Gut, genau. Und jetzt nette Sachen ist also schon fast untertrieben und also man muss wirklich also sagen, wir machen das wirklich stundenlang. Mhm. Also ich habe auch eine Flatrate, also ich kann, es ist egal, wie lange ich im Internet bin, darum ist das also kein Thema. Und das kostet nicht viel oder gar nichts. Das kostet mich also nicht mehr, wie, ob ich länger drin bin. Und das geht seit einem Jahr so? Das geht seit etwas über einem Jahr so. Ich habe sie kennengelernt am 27. September. Mhm. Ja, und habt ihr auch telefoniert schon miteinander? Ja, allerdings erst vor kurzem, erst so ein, was ja auch so gewisse monetäre Gründe hat, aber also ich bin halt Student und nicht reich, ne? Mhm. Naja, aber was jetzt noch also hinzukommt, ist eigentlich sehr komplex, also ich habe sowas noch nie gemacht und sie hat sowas auch noch nie gemacht, aber irgendwie ist es dazu gekommen, Anfang November letzten Jahres haben wir angefangen, Cybersex miteinander zu haben, das muss ich jetzt auch erklären. Erklär's, ja. Das ist also beim normalen Sex macht man ja immer so Sachen miteinander, sag ich mal. Ja. Und das beschreibt man dann halt dabei. Aha. Also natürlich dann immer so wechselseitig, also jeder sagt sozusagen, was er jetzt tut. Also am liebsten würde ich dich jetzt an den Oberschenkeln küssen. Schreibst du rein. Ja, genau. Oder da schreibt sie zurück, am liebsten würde ich dich dort und dort küssen, irgend sowas. Ja, oder man beschreibt doch einfach direkt nach dem Motto irgendwie, ich fahre mit meinem Mund an deinem Rückgrat entlang und küsse jeden Wirbel einzeln und dann küsse ich dich im Nacken und dann schreibt sie zurück und ja. ein Schauer durchfährt mich und bla und so weiter halt. Also, das klingt ja noch alles sehr, sehr erotisch und so anspruchsvoll. Geht's dann auch so richtig knallhart in die Porno-Ecke, dass du sagst, ich gehe jetzt mit der Zunge in... Ja. So. Also ich sag mal, knallhart in die Porno-Ecke, ich will es nicht als Porno bezeichnen, aber also wir haben da nicht irgendwie Halt gemacht, sondern wir machen also so ziemlich alles, was wir halt auch so machen würden. Mhm. Und also es ist auch wirklich so, dass man sagen kann, wir haben uns ineinander verliebt und... Und währenddessen du das tippst und in der Fantasie quasi mit ihr das machst, bist du wahrscheinlich real vor deinem PC auch erregt. Also wenn du jetzt drauf hinaus willst, ob ich mich dabei selbst... Genau, darauf will ich drauf. Ja, ich tue es und sie tut es auch. Sie tut es auch. Mhm. Wobei sie es nicht immer tut, ich dagegen eigentlich schon fast immer, aber ich glaube... Das ist mir klar. Ich meine, das kennt man ja, Männer und Weiblein sind ja schon ein bisschen unterschiedlich. Aber ist doch eine wunderbare Sache. Ja, nur, also es geht, ich meine, also ich finde es eigentlich auch wunderbar, nur es geht so ein bisschen, sag mal, irgendwie auf die Nerven, also es geht mir nicht auf die Nerven, sondern es geht auf die Nerven, weil die Sache ist die, sie ist erst 16. Ach so. Und also man muss dazu sagen, ich habe das nicht gewusst. Mhm. Vor allem, also damals war sie noch 15, als wir das erste Mal gemacht haben und ich hätte es natürlich nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, aber nun ist sie ja 16. Ja gut, ich meine, das sage ich mir auch immer, jetzt ist sie ja 16, jetzt geht's ja, aber also ich meine, das ist ja eigentlich auch für mich weniger ein Problem, also es ist viel mehr so ein Problem, dass ihre, also weißt du, wir können uns eigentlich nicht treffen, weil ihre Eltern sind da, sag ich mal, nicht unbedingt so, also die Frage ist ja, also auf den Nerven ginge mir auf die Dauer, dass das auch irgendwie langweilig ist, weil es immer dasselbe ist. Die Frage ist, gibt es irgendwie eine Realität in dieser Beziehung? Darauf? Also, die Sache ist die, erstmal unter Umständen im Haus hin, dass sie nächstes Jahr für ungefähr 2 Wochen herkommt. Irgendwie ein Onkel von ihr, der ist auf einer Militärbasis, also er ist irgendwie in der Armee und... Aber das ist doch schon mal schön. Freust du dich da nicht drauf? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Problem ist nur, dass wir wahrscheinlich dann tatsächlich nur dann und da bei diesem Onkel treffen können. Und aber naja, okay, ist egal, auf jeden Fall. Mhm. Es gibt auch so eine Perspektive, ich meine, natürlich... Du wirst jetzt sagen, ist blöd, sie ist 16, ich bin 21, sich da irgendwie sich große Liebe einzureden. Ja, oder so ein großer Unterschied ist es nicht. Aber ich sag mal, also sie könnte sich durchaus schon vorstellen, später mal irgendwie nach Deutschland zu kommen oder sowas. Ich könnte mir auch vorstellen, in die USA zu gehen, aber die Sache ist die, dass sie Deutschland sowieso mag. Sie spricht auch ein bisschen Deutsch, hat auch Deutsch an der Highschool und all sowas und wollte eigentlich sowieso immer schon mal aus den USA weg und so, von daher also... Also, Holger, jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung gleich am Ende ist. Ja. Wenn du da wirklich am Ball bleibst, hat das vielleicht eine Perspektive. Generell sehe ich das schwarz, weil das so weit weg ist, so kompliziert. Vielleicht ist das nächste Jahr ganz gut, wenn ihr euch mal beschnuppern könnt, wenn sie hier ist. Um daraus dann vielleicht auch einen Schluss zu ziehen, ob das noch weitergeht. Ich kann jetzt nicht weiter mit dir reden. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und sage bye-bye. Tschüss, Holger. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken. Bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Markus Liebetanz, Stefan Gehrig, Jan Kalt, Dirk Winhüsen und Peter Ofsjanowski. Unsere Themen nochmal. Nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema Lebensmittel. Rund um Lebensmittel. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich habe ein Tabu gebrochen. Wir sind wieder hier in der Nacht von Montag auf Dienstag, freie Themennacht. Schlaft schön und ein schönes Wochenende. Bye bye, ciao.